Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und sage herzlich willkommen zur 32. Sitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 11. Juli. Wir beginnen um 20.33 Uhr. Mein Name ist Vaku. Ich werde durch die Sitzung führen. Protokoll steht hier unverändert vom letzten Mal, der Elder und die Isan. Anwesend sind auch nur der Elder, die Isan und die Vaku. Der Wolf, unser Schatzmeister, ist momentan zeitgleich im Schatzmeisterclub. Die Sandra hört uns über Twitch zu, weil sie das Mumble noch nicht installiert gekriegt hat. Damit sind wir leider auch heute nicht beschlussfähig. Das heißt, die beiden Protokolle können wir da nicht annehmen und machen direkt weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Und zwar mit mir. ich war am 3. Juli in der AGÖ-Ersatzung, am 5. Juli auf dem Online-Stammtisch in Großfeld. Das war ganz interessant. Am Samstag habe ich mit der Sandra zusammen auf dem Infostand beim Kerpener Stadtfest ausgeholfen, den Piraten Rhein-Erft-Kreis. Am 9. war der Stammtisch in Düsseldorf, dann habe ich Raumanfragen gestartet für die Marina und auch für den LPT im nächsten Jahr. Blogbeitrag geschrieben zu dem Themenabend mit Digital Courage. Das ging am 9.7. online und auch als Pressemitteilung über einen Duisburg- und Krefelder Verteiler. Dann haben wir gestern als PM, heute als Blogbeitrag, das neue Kommunalwahlgesetz zum Thema. Ja, dann habe ich mit dem Kreisvorstand in Münster Kontakt aufgenommen, telefonisch und per E-Mail, und darum gebeten, dass die sich schnellstens mal um eine Mitgliederversammlung kümmern und dann noch so Kleinigkeiten wie Spams und Ticket und Kalenderflieger. Das war's von mir. Wenn es Fragen gibt zu den Tätigkeitsberichten, machen wir am Ende, wenn wir einmal durch sind, geht auch schnell. Als nächstes ist der Elder dran. Ja, hallo. Von mir etwas weniger, aber trotzdem war ich in den letzten 14 Tagen nicht ganz so untätig. Ein paar Dinge sind noch passiert. Unter anderem war ich bei der KMV in Mettmann gewesen, die vergangene Woche stattgefunden hat. Mit Vorstandswahlen. Da habe ich auch als Wahlhelfer mit ausgeholfen. Und zwar ähnlich, wie ich das ja auch schon bei der KV-Gründung auch schon gemacht habe. War auch schon nett, wieder in diesem Raum nochmal drin zu sein und nochmal wieder ein paar aktive Piraten zu sehen. Weil sowas motiviert einen auch schon mit, nochmal weiter politisch auch zu arbeiten. Wenn man auch sieht, dass es gibt immer noch Menschen, die auch dran arbeiten, dass es dann auch wieder vorwärts geht. Ich war auch bei der Team Polge-App-Sitzung vergangene Woche mit dabei gewesen, habe da auch für den Landesverband NRW auch da mitgesprochen, konnte da auch einiges mit weitergeben und dann auch meine Eindrücke, die wir hatten und auch ähnlich. Diese Woche gab es kein Team Polge-App, diesmal gab es einen dicken Engel an alternativ dazu. Da ging es dann auch um Antragstellung auf BPTs. Denkt man, das war bestimmt interessant für den einen oder anderen. Ich konnte zeitlich leider nicht daran teilnehmen, aber ich hoffe, da gibt es auch noch positive Rückmeldungen dazu. Ansonsten habe ich noch ein paar Social-Media-Background-Aktivitäten durchgeführt, einen Sharepick nochmal angepasst, eben für den Themenabend mit Digital Courage. Da musste das Bild nochmal angepasst werden, dass es dann Social-Media-tauglich beziehungsweise auch Blog-tauglich wird. Und ich konnte eine Anfrage zur Einbürgerung in Köln beantworten. Da ist ein Hilfeschreien uns rangetreten und da konnte ich dann damit mit aktiv reingehen. Ja, ansonsten geht's immer noch weiter. Danke. Danke dir und Isan. Ich habe wieder die normale Social Media Arbeit gemacht, das heißt Sharepics, Retweeten, Teilen, Presseschau und Kommentieren. Also das, was man auf Social Media halt so macht. Dann habe ich normale AGÖ-Arbeit gemacht, war in der AGÖ-Sitzung am 3.7., habe letzten Dienstag mit Sandra die zweite RT-Schulung gemacht, Hab für eine Vernetzung mit Julia Mitte von Digital Courage gesorgt und hab Tickets geschubst. Den war so langweilig und Spams gelöscht. Okay, danke dir. Dann haben wir hier noch den Tätigkeitsbericht von der Sandra. Das lese ich mal eben vor. Sandra ist ja, hört nur mit auf Twitch. Sie war mit mir am 6. Juli in Kerpen. Wie gesagt, wir haben da beim Infostand ausgeholfen. Und dort hat sie auch direkt noch einen neuen Mitstreiter für das Resort 4 gefunden. Dann war sie auf zwei Sitzungen des Resort 4, hat Spams gelöscht im RT-System und die zweite Schulung mit Isan gemacht. So, gibt's Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall, dann machen wir mit der Statistik weiter. Mitglieder, Stand heute, 1361 davon stimmberechtigt, 573. Die Kontostände der Banken sind aus dem letzten Protokoll, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. VKV-Kontostände könnt ihr auch immer auf unserem Vorstandsportal nachvollziehen, vorstand.piratpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, falls ihr wissen wollt, wie viel Geld euch da noch zur Verfügung steht. Gut, ich sehe jetzt hier auch keine Wortmeldungen, dann mache ich weiter mit den Terminen. Heute zeitgleich ist Tag der Schatzmeisterclub in Jitsi. Auch 20.30 Uhr, dann haben wir am 15. Juli eine Einladung, 19 bis 20 Uhr, zweiter Teil Nachbereitung EU-Wahl und Vorbereitung künftige Wahlen. Das findet im Mumble der Piratenpartei statt, also mumble.piratenpartei.de. Dann haben wir am 19.07. den Vortrag und Diskussion zu Digitalzwang und Drohnen mit den Duisburger Piraten und Digitalcourage. Vom 19. bis 21.07. den CSD in Köln. Hier wird auch noch dringend um Hilfe gebeten. Am 1. September sind die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Am 12. September wird es eine Datenschutzschulung geben. Da kommt aber auch noch eine Einladung zeitnah. 14. bis 15.09. ist der Bundesparteitag in Nürnberg. Am 22. September Landtagswahlen in Brandenburg. Und geplant 5. oder 6. Oktober eine Marina NRW. So, falls es da Ergänzungen gibt. Ja, genau, ich hätte da Ergänzung. Und zwar gibt es jetzt am Sonntag ab 16.30 Uhr gibt es in Recklinghausen einmal die Lesung, das Lesen gegen das Vergessen. Das wird auch mit piratiger Beteiligung wieder sein, wie es auch jetzt die letzten Jahre immer wieder gewesen ist. Dies ist auch noch, ich sage jetzt mal, so eine Art Auftaktveranstaltung zu mehreren weiteren Veranstaltungen, die im September noch stattfinden werden. Ich werde die aber gleich in den Termineblock mit da gleich noch mit ergänzen und mit einreihen, dann wissen wir da ein bisschen mehr drüber. Super, danke dir. Kannst du aber auch vielleicht unter Neues aus den Kommunen reinschreiben? Kann ich da auch nochmal machen. Oh, fällt da ein bisschen mehr auf. Okay. Ansonsten findet ihr alle Termine der Piraten NRW. Da kannst du den selber eintragen, den Termin in den Kalender? Ich denke schon. Gut. In unserem Kalender auf der Webseite der Piratenpartei NRW unter Termine, falls ihr eure Termine da nicht findet, dann liegt es daran, dass wir darüber nicht Bescheid wissen. Dann bitte einmal kurz an den Vorstand schreiben, damit wir das eintragen können. Gut, Anträge hatten wir keine. Zwei Umlaufbeschlüsse hatten wir, und zwar einmal das Ticket 523207. Das war ein Finanzantrag vom VKV Köln über 800 Euro für Material für den kommenden CST. Diesen Antrag haben wir angenommen. Und Ticketnummer 523459 war ein Finanzantrag von mir auf Durchführung des Landesparteitages und der Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Bielefeld. Mit einem Budget von 1.000 Euro. Das Einzige, was wir noch nicht klären konnten, ist der Termin. Es wird stattfinden entweder am 22. und 23.3. oder eine Woche später, 29. und 30.3. im nächsten Jahr. So, gescrollt. Gut, aktuelles aus den Kommunen NRW haben wir ja gerade schon gehört. Die Piraten Recklinghausen beteiligen sich an einer Lesung. Lesen gegen das Vergessen. Vergessen, bitte. Was habe ich denn jetzt gesagt? Bei mir kam gerade nur Essen an. Okay. Nein, mit Diät hat es nichts zu tun. Okay, dann habe ich den Reinhard im Sprechenraum. Ja, guten Abend, Kolleginnen und Kollegen. Ich muss mich erstmal entschuldigen für meine Unzuverlässigkeit momentan, weil ich bin mit einer Dame auf Wohnungssuche und da geht mehrere Sachen im Bach runter. Das nur dazu. Des Weiteren haben wir am Sonntag zwischen Pommes und Bratwurst eure Bedenken besprochen. Erstens, das mit der zweiten E-Mail-Adresse in Duisburg habe ich geklärt. Ich habe dem Kollegen einfach mal meine Meinung gegeigt zu dem Thema. Da hat er eine rausgerückt. Die haben wir jetzt erstmal. Das ist das Erste. Das Zweite, wir hätten auch genug Vertrauensleute, um die BTW-Wahlen durchzukommen können. Dann haben wir zwischenzeitlich mit dem Wahlamt der Stadt Duisburg habe ich aufgenommen zum Thema Kommunalwahlen. Und soweit ich das verstanden habe, werden wir wahrscheinlich auch im September hier in Duisburg nicht wieder machen sollen. Und da weiß ich erst nach dem 5.8. Bescheid, weil sie wollten sich mit mir in Verbindung setzen und wir wollten uns mit denen dann am 5.8. unterhalten zu dem Thema. Fazit, die Durchführung der BTW-Wahlen, Direktkandidatur Duisburg wäre kein Problem. Nur mit der Kommunalwahl müssen wir halt warten, weil, wie du schon sagtest, die Wahlkreise sind noch nicht zugeschnitten und die Duisburger sind sich noch nicht einig. Aber die von dir an sind gelöst und das heißt im Klartext, wir hatten eigentlich dann den 27. August zur Mitgliederversammlung, wollten wir dann einladen. Und dann schreiben wir halt eine Einladung zur BTW-Wahl und eine Einladung zur Kommunalwahl am selben Tag. Die absolute Ausnahme mit Unterbrechungen, weil wir ja nicht wissen, wie es weitergeht. Es sei denn, es geht im September nicht, dann müssen wir halt diese Sachen im Oktober machen. Weil wir wollen es auf jeden Fall dieses Jahr machen, weil wir müssen Unterschriften sammeln, noch und nöcher für die BTW-Wahlen und das wird noch etwas schwierig werden bei uns. Das dazu. Das zu unseren Aktivitäten, was das betrifft. Der Raum steht, der Kurt arbeitet die Geschichte zum Drohnen aus, das läuft auch. Und dann habe ich zwischendurch auch mit Julia Witte gesprochen. Die Kollegin hat gesagt, sie bringt ihren eigenen Laptop mit. Das Problem war aufgelöst. Ich bringe eine Strippe mit und ich bringe auch einen DVD-Adapter mit, falls der keinen DVD-Anschluss hat, der Beamer von der Kneipe. Und wenn der mit seinem Laptop kommt, könnte die Veranstaltung ohne Probleme über die Bühne gehen. Oder wird sie ohne Probleme gehen. Die Pass war mein mit. Ich gehe davon aus, dass er funktioniert, aber zwei sind besser als einer. Danke. Okay, danke dir, Reinhard. Das wäre auch nochmal meine Frage gewesen. Ich hatte ja mit der Julia zwischenzeitlich auch telefoniert, weil wir ja auch ein Zitat brauchten von ihr für die Pressemitteilung. Dass ein Beamer und Leinwand von dem Café gestellt wird, das ist hundertprozentig sicher. Ja, stimmt? Ja, da habe ich zweimal nachgefragt. Super, okay, gut. Wahrscheinlich werden Sandra und ich auch kommen. Und dann werde ich auch noch ein bisschen Informationsmaterial mitbringen. Die Julia bringt auch Informationsmaterial mit. Also wenn du dann da vor Ort bist, vielleicht irgendwie so einen kleinen Tisch irgendwo an die Wand stellen, wo man dann solche Sachen auslegen kann, das wäre super. Kolleginnen und Kollegen, den 19.07. kann ich euch zusichern. Ich habe meiner Bekannten gesagt, da kann ich nicht und da lasse ich bei ihr alles den Bach runtergehen. Also ich bin meistens morgen von 8 bis mitten in der Nacht mit der unterwegs wegen der Bude und da geht doch mal was den Bach runter im Moment. Dem Helder bin ich auch noch was schuldig, der muss noch was warten. Irgendwann hat sie eine Wohnung und dann kann ich wieder richtig arbeiten. Danke. Okay, danke dir, Reinhard. Haben wir sonst noch was Aktuelles aus den Kommunen? Das ist nicht der Fall. Dann unter Sonstiges Wichtiges steht heute auch nichts. Einen NÖ-Teil hat auch niemand angemeldet. Ah, unser Schatzmeister ist da. Hallo, Wolf. Hallo Wolf. Vorschlag, wenn Wolf jetzt da ist, könnten wir ja zumindest die Protokolle kurz noch abnicken. Also, er schreibt gerade, okay, jetzt weiß ich nicht, ob du uns hörst, Wolf. Das mit OTS ist uns klar. Wir haben beides genutzt in der Vergangenheit. Also ich melde mich jetzt einfach mal ganz kurz zu Wort. Ich muss eigentlich nur wissen, ob wir OTS in der Presseverteilung von der ARD ÖA NRW nutzen oder eher nicht. Ja, wir haben es genutzt, aber wir haben es nicht ausschließlich genutzt. Das heißt, wir haben einen Presseverteiler mit 700 und Redaktionsadressen, wo wir das per E-Mail rausschicken, und wir haben, bis der Vertrag abgelaufen ist, zusätzlich auch noch die Pressemitteilung über das Presseportal, also OTS, rausgegeben. Okay, hört sich so an, als bräuchten wir das jetzt nicht unbedingt. Ja. Genau, Dann. also noch, ich weiß nicht, wenn das 10.000 Euro im Monat, im Jahr kostet, muss das nicht unbedingt sein. Ich hatte den Bundesvorstand darum gebeten, mal bei allen LAFOs nachzufragen, ob die das ausschließlich nutzen oder ob die andere Möglichkeiten haben. Wir haben zumindest andere Möglichkeiten. Das wird gerade auf dem anderen Kanal diskutiert. So, ich klinke mich hier auch wieder aus. Sorry, ich kann halt nur eins gleichzeitig machen, okay? Aber danke für die Info. Ja, danke dir. Ja, demnächst musst du dich dann irgendwie mal teilen. Ja, danke. Juni. Gut, dann sind wir am Ende unserer Sitzung. Der nächste Termin ist in 14 Tagen, das ist wieder ein Donnerstag, und zwar der 25. Juli, wieder im NRW-Mumble um 20:30 Uhr. Und ich beende die Sitzung für heute um 20:51 Uhr. Vielen Dank.